Die Frage nach der Möglichkeit von Empathie ist es auch, die den Blick auf Arbeitslose vom Blick auf andere nicht arbeitende Menschen in unserer Gesellschaft unterscheidet. Viele Menschen, vor allem Männer, denen ich sage, dass ich über Arbeitslosigkeit schreibe, wollen super smart wirken und merken an, dass ja auch der Rentner und der Privatier nicht arbeiten und dass eine Hausfrau ebenfalls nicht Lohnarbeit im engeren Sinne erledigt. Das ist nicht ganz falsch, aber doch ein bisschen. Denn der Arbeitslose ist in dieser Reihe der Einzige, der nicht wirtschaftet und sich folglich außerhalb unseres Systems konventioneller Sinnstiftung befindet. Eine Rentnerin nährt sich von den Früchten ihrer eigenen Arbeit. Sie hat gespart, sie hat vorgesorgt, sie hat sich die Versicherungsleistung verdient. Der Privatier verwendet seinen Haufen Geld, um ihn noch größer werden zu lassen. Er lässt seinen Finanzverwalter Aktien kaufen. Er investiert in Immobilien. Und die Menschen, die Care-Arbeit leisten, finden darin unmittelbar einen Sinn. Schließlich ziehen sie kleine Menschen groß oder kümmern sich um alte Menschen und geben dabei vielleicht das Geld, das ihre Partnerin verdient, für Dinge aus, die allen nützlich sind. Sie sorgen sich um jemanden. Sie haben eine Funktion. Mir geht es nur in zweiter Hinsicht um die Menschen, die keiner Lohnarbeit nachgehen. Vor allem möchte ich über diejenigen sprechen, die man seit Beginn der Industrialisierung als Verelendete bezeichnet hat. Die Perspektivlosen, die Verarmten, diejenigen, die man den Arbeitern als verzerrenden Spiegel vorhält, um ihnen zu zeigen, wie sie enden, wenn sie sich nicht anstrengen. Die Art, wie unsere Gesellschaft die Hausfrau und den Rentner behandelt, ist dabei nicht egal. Aber sie ist für die Beschreibung des Elends und seiner Wirkungen weniger wichtig.